Okay, wir sind allesamt alt, wir verkennen momentan die Zeichen der Zeit, wir treten zurück. Hallo zusammen und willkommen nach Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Generationskonflikt in der Union. Im Vorfeld Ihres Deutschlandtages, das jährlich stattfindet, dieses Jahr in Dresden, hat sich die Führung der Jungen Union zu verschiedenen Themen geäußert und auch Kritik geäußert in Bezug auch auf ein Schwinden des konservativen Profils der Union. Im Allgemeinen redet der junge Unionleiter Paul Ziemiak über die Schärfung des konservativen Profils der Partei. Inzwischen geht es um die Begrenzung der Zuwanderung. Dabei wird das Wort Obergrenze nicht deutlich ausgesprochen. Das heißt also, das, was kritisiert wird, ist, dass nicht gezielt nach qualifizierten Arbeitnehmern im Rahmen dieser Migrationsbewegung gesucht wird und dass mitunter vielleicht eher durch diese unkontrollierte, anführungsstrichende Migration tatsächlich eher die Sozialsysteme belastet werden, als dass tatsächlich ein wirtschaftlicher Nutzen für Deutschland entstünde. Was aber auffällt also in Bezug auch auf den Begriff der Obergrenze, ist, dass obwohl die CSU sehr darauf bedacht ist, eine solche Obergrenze nicht nur so zu benennen, sondern auch einzuführen bundesweit, dass dennoch die Junge Union davon Abstand genommen hat, tatsächlich im Sinne der CSU diesen Begriff explizit zu verwenden. Hier sagt Paul Ziemiak das Folgende. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Was wir nicht brauchen, ist eine ungesteuerte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Außerdem erwähnt die Junge Union die Notwendigkeit vom Ausbau der digitalen Infrastruktur, die generationsgerechte Rentenreform, die auch den jungen Generationen zugunsten wäre. Zudem geht es um die Förderung von Familie und Bildung und die Verjüngerung. Es geht darum, dass die CDU und CSU die jungen, frischen Köpfe in der Führung brauchen. Unter anderem wird Jens Spahn von der Jungen Union erwähnt. So, Gustavo, wie siehst du das? Geht es wirklich um einen Generationskonflikt in der Partei, um den Generationswechsel? Könnte Paul Ziemiak wirklich einer der neuen CSU-CDU-Leiter werden? Oder ist das eher so ein bisschen einfach Stellungnahme zur heutigen Situation, die eigentlich keine Konsequenzen haben wird? Also ich sehe da Probleme auf verschiedenen Ebenen zwischen der Jungen Union und der Parteiführung der CDU mehr als der CSU. Und zwar geht es zum einen um Gedankengänge, was passiert mit der Union, wenn Merkel ihre politische Laufbahn beendet oder zumindest nicht mehr das Amt innehat, das sie seit so vielen Jahren innehat, mal als Bundeskanzlerin. Wer kommt danach? Was soll geschehen? Zweites Problemfeld, das die Junge Union erwähnt, ist tatsächlich dann auch hauptsächlich das Thema Migration und Flüchtlinge. Und wenn man sich anschaut, auch die Resonanz in den Medien zu den Äußerungen der Leitung der Junge Union, konzentriert er sich ganz besonders auf diesen Themenbereich und kaum auf die anderen Themen, die die Junge Union auch angesprochen hat, wie zum Beispiel Rentenreform, Digitalisierung, in Bezug auch auf eine künftige Koalitionsrunde oder beziehungsweise Koalitionsverhandlungen mit den Grünen, das Thema des Verbrennungsmotors und so weiter und so fort. Das heißt also, ich sehe hier neben der Problematik, was kommt nach Merkel, warum baut Merkel bzw. die aktuelle Führung der Union keine neue Truppe auf, die eine Verjüngung der Parteiführung herbeiführen würde. Und B, das Thema des konservativen Profils. Dieses Thema konservative Profil wirkt so, als habe die Junge Union die Befürchtung, dass viele Personen, die traditionell Unionswähler waren, inzwischen sich entweder von der Wahl fernhalten oder eine andere Partei oder andere Parteien wählen. Ich gehe davon aus, dass das Gespenst der AfD sicherlich dann auch den größten Schreckensfaktor aufweist. Das heißt, die Partei soll wieder in Anführungsstrichen zu ihren Wurzeln, und es wird dann auch von der Jungen Union erwähnt, so auch von dem Vorsitzenden, den du auch zitiert hast, dass tatsächlich, und das ist auch im Sinne nicht nur der Union immer gewesen, sondern es war auch eine Politik, zum Beispiel ein Strauß in Bayern immer wieder propagierte, rechts der Union, der CDU, CSU, darf es keine andere demokratische politische Kraft in Deutschland geben. Ich verstehe die Punkte und im Prinzip liegt die Junge Union damit im Trend. Wir sehen, dass auch weltweit im Westen oder vor allem im Westen die jüngeren Leute wesentlich konservativer sind als ihre Eltern. Das sehen wir in Österreich, das sehen wir auch in Amerika. Trump hat ganz viele junge Unterstützer. Marine Le Pen in Frankreich hat auch viele junge Wähler und Unterstützer. Aber ob wirklich diese Leute wie Paul Ziemiak und Jens Spahn das in Deutschland realisieren könnte, das ist die Frage. Und meiner Meinung nach sind sie leider politisch ziemlich schwach und alle diese Themen, wichtige Themen, die sie ansprechen, ja, werden, glaube ich, auf Papier bleiben und im Endeffekt wird das alles so bleiben, wie es jetzt ist. Oder glaubst du, dass sie doch Potenzial haben, diese Politiker? Also die Frage ist, was kommt danach? Es wird ein Jens Spahn erwähnt, als der meistgenannte Name von der Jungen Union. Jetzt ist die Frage, ist ein Spahn ein Merkel-Nachfolger? Das ist ja das, was wir uns jetzt fragen müssten. Gut, die Frage ist, gelingt dieser Generationswechsel zeitnah im Rahmen der nächsten Legislaturperiode, wenn Merkel nicht mehr antreten sollte für die nächste Bundestagswahl? Und ich sehe da nach wie vor dann eine große Personalschwäche. Ich sehe nicht einen Jens Spahn, das ist meine Auffassung, als einen erfolgreichen Nachfolger von Angela Merkel an der Parteispitze. Und ich sehe auch keinen anderen, der sie leicht auch so ersetzt, dass er tatsächlich erfolgreich einen Wahlkampf bestreiten könnte auf Bundesebene. Schwierig. Ja, eigentlich braucht CDU jemanden wie Kurz oder Macron, so einen jungen Technokraten, der ein bisschen konservativ ist, aber nicht super konservativ. Eigentlich würde Lindner CDU super passen, aber könntest du dir vorstellen, dass er von FDP zu Union wechseln könnte? Ist das in der Geschichte schon passiert? Nein. Also zum einen halte ich Macron nicht für konservativ. Ja, aber er ist halt konservativer als Mélenchon. Ja, aber Mélenchon gehört der älteren Generation an. Und das heißt also, Macron ist nicht konservativ. Gut, aber gut, abgesehen davon, gibt es eine Alternative, dass jemand aus einer anderen politischen Kraft dann zur CDU, zur Union stößt, CDU, CSU und papalapap die Führung der Partei oder der CDU übernimmt oder der CSU dabei. Nein, dafür ist die CDU, dafür ist auch die CSU, ähnlich wie die Sozialdemokratie, dieser alten etablierten Parteien in Deutschland einfach zu organisch. Es gibt niemanden, der extern sich einfach durchsetzt und an die Spitze dieser Parteien auftreten könnte. Diese ganzen Persönlichkeiten dieser beiden Parteien, die hohe Ämter bekleiden innerhalb der Partei, das sind alles Personen, die von der Jugend aus sich hochgearbeitet haben, zum Teil über Jahrzehnte und peu à peu sich nach und nach etablierten. Das heißt also, ich sehe da, das kann passieren bei einer AfD, die vor wenigen Jahren erst gegründet worden ist. Das kann passieren im Gewirr einer Fusion, wie jetzt, aus der jetzt die Partei Die Linke entstanden ist, aus der PDS und aus einer anderen neueren Partei in Westdeutschland. Das in solchen Ausnahmesituationen bei jungen Parteien. Aber nicht bei der CDU. Ja, das heißt, wie sieht dann die Zukunft aus? So, früher oder später wird Angela Merkel gehen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin brauchen. Ja, Generationswechsel wird so oder so stattfinden. Ja, wird so oder so stattfinden. Die Frage ist nur, wer und ob die Person oder welche Gruppe von Personen und ob diese neue Generation imstande ist, tatsächlich erfolgreich Politik zu betreiben und Wahlen zu gewinnen. Und was hier auffällt, ist, hier fällt immer wieder der Name Jens Spahn. Und ich weiß nicht, ob Jens Spahn tatsächlich eine solche Figur darstellen kann. Das ist nicht vorauszusehen. Er war nie in der Position, tatsächlich das unter Beweis stellen zu müssen. Er hat auch nie, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, die in den beiden großen Volksparteien in Deutschland eigentlich auch das Amt des Bundeskanzlers oft bekleidet haben. Im Vorfeld zum Beispiel sind ja viele Ministerpräsidenten in irgendeinem Bundesland gewesen. Oder gut, Merkel war es nicht, aber Merkel hat natürlich dann auch profitiert, dass Helmut Kohl seinerseits dann auch zu seiner Zeit die Partei komplett enthauptet hat. Das heißt zusammengefasst, dieser Jens Spahn scheint der Hoffnungsträger der Jungen Union zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das eine Kragenweite ist. Das heißt, eigentlich die CDU wird weiter Stimmen verlieren und dieser Generationswechsel wird sich einfach mit dieser starken Krise überschneiden, glaube ich. Und aus dieser Krise wird dann die neue Generation kommen, vielleicht sogar noch jüngere Leute, die Leute, die noch jünger als jetzt Spahn sind. So ist mein Gefühl, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass die jetzige Generation, die Generation von Merkel, überhaupt daran interessiert ist, irgendwie die Nachfolge vorzubereiten. Das interessiert sie nicht. Aus welchem Grund? Ja, aber wann ist es denn anders? Wann ist eine ältere Generation einsichtig genug zu sagen, okay, wir sind allesamt alt, wir verkennen momentan die Zeichen der Zeit, wir treten zurück und wir überlassen das gesamte Feld. Ja, aber wie gesagt, wenn die jetzige Generation so schwach ist, dass sie sich nicht durchsetzen können, dann sollte noch eine Generation kommen, die wirklich bereit ist, wirklich diesen Kampf zu führen. Weil wie soll es sonst laufen, ja? Es gibt zwei Ebenen der Erklärung, auf die eigene Partei gerichtet. A, bereitet euren Abgang in Würde, das geht ganz klar an Merkel und Seehofer. B, wir sind der Auffassung, wir haben zwei, drei Personen, die den Job machen können. Ein weiterer Punkt wäre vielleicht doch, bleibt hart bei den Koalitionsverhandlungen. Und das geht ganz klar an die Führung der CDU in Bezug auch auf eine Koalitionsvereinbarung mit den Grünen. Das sind die drei Hauptaussagen. Und das, was mitschwingt, meiner Interpretation nach, ist, bildet die Regierung unter Bedingungen, die für die Parteibasis der CDU und der CSU akzeptabel ist. Denn wir sind nicht bereit, noch mehr an unserem konservativen Profil aufzugeben. Es sind bereits schon an der Grenze. Das ist also die Aussage der Jungen Union, bleibt hart, bildet dennoch eine Regierung, führt diese Legislaturperiode zu Ende, möglichst erfolgreich, trotz, denn das ist auch... Und geht weg. Und geht in Würde. Das ist so die Aussage der Jungen Union. Merkel selbst wird vor der Jungen Union auch zum ersten Mal vor der eigenen Parteibasis nach der Bundestagswahl reden, in diesem Fall über die Junge Union, beim Deutschlandtag der Jungen Union. Und ich denke, dass das der Tenor sein wird. Das heißt, bleibt von uns aus Bundeskanzler noch 4 Jahre, aber sorgt dafür, dass die CDU jetzt nicht zu einer Mitte-Links-Liberalpartei wird, sondern bleibt konservativ. So, und was glaubt ihr? Haltet ihr Jens Spahn und Paul Ziemiak für gute und gerechte Nachfolger von Merkel und Co.? Oder denkt ihr einfach, dass es überhaupt keine Nachfolgekandidaten gibt, die tatsächlich den Job übernehmen könnten? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Danke und ciao. Ciao.